Die äthiopische Jugendgesellschaft Addis Abeba widmete dem Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee ein Geschenk. Gelder Eremias Mateus, Vorsitzender der äthiopischen Jugendgesellschaft Addis Abeba und Leiter der Delegation dieser Organisation, der dies zu Besuch in der TVRK aufhält, übergab am 3. Juli einem zuständigen koreanischen Mitarbeiter das Geschenk.